Wir haben angefangen mit sehr amerikanischen Bildumschlägen, ja, kann man beinahe sagen, also sehr populären. Das waren plakative, volkstümliche Grafiken. 17. Juni 1950. Der in Hamburg ansässige Rowohlt Verlag liefert Bücher aus, wie es sie in Deutschland noch nicht gegeben hat. Taschenbücher. Seit Wochen schon laufen die Rotationsmaschinen auf Hochtouren. Die ersten Titel starten mit einer Erstauflage von je 50.000 Exemplaren. 1,50 Mark kostet jeder Band, auf dem das Kürzel RORORO steht. Rowohlts Rotationsromane, Bücher im kleinen Format für die Hosentasche, unaufwendig und spektakulär preiswert. Die Idee stammt von Heinrich Maria Ledig Rowohlt, dem Sohn des legendären Verlagsgründers Ernst Rowohlt. Und eines schönen Tages, ich war inzwischen von den Amerikanern nach New York geschickt worden, und da drüben habe ich dann die Taschenbücher kennengelernt, kam mit dieser Idee infiziert zurück und habe meinem Vater gesagt, weißt du, wir müssen dem deutschen Leser wieder was Buchähnliches in der Hand geben. Und so sind dann die Taschenbücher entstanden, die ersten. Bis 1951 werden 1 Million Taschenbücher verkauft. Unter den ersten Titeln sind Hans Falladas Kleiner Mann, was nun, Graham Greens Am Abgrund des Lebens, Rudyard Kiplings Das Dschungelbuch und Kurt Tucholskys Schloss Gripsholm. Die 50er Jahre werden zur Blütezeit des Rowohlt Verlags, der mit seinem Taschenbuchprogramm den deutschen Buchmarkt revolutioniert. Dass dieser Siegeszug glücken würde, ist keinesfalls ausgemacht. Anders als in den USA gilt das Buch in Deutschland als Kostbarkeit, nicht als Wegwerfware. Manchen Lesern sind die neuen Taschenbücher suspekt. Gemessen an den edlen Ausgaben mit Goldrand und Lederprägung kamen die Taschenbücher als Schmuddelkinder daher. Trotzdem ist der Erfolg des Taschenbuchs nicht aufzuhalten. Und Rowohlt erweist sich als Trendsetter, macht die unter dem Nationalsozialismus verfemten Klassiker wieder zugänglich. Der Verlag druckt Faulkner, Hemingway und Thomas Wolfe für das deutsche Leseland, setzt Camus und Beckett durch. Auch andere Verlage wie Fischer, List und Goldmann ziehen mit der neuen Buchform nach. Bald gibt es kaum einen Verlag, der sich nicht in der einen oder anderen Weise auf dem Taschenbuchmarkt tummelt, und sei es durch die Vergabe von Lizenzen. Die Verlage erreichen damit andere Käuferschichten, und was am Preis fehlt, das wird durch die Auflagenhöhe wettgemacht, so Ernst Rowohlt. Ich gehe von der Voraussetzung aus, dass es wichtig ist, neue Leserkreise durch billige Bücher zu gewinnen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn ein neuer Leser gewonnen ist durch ein billiges Buch, er auch langsam aber sicher dazu übergeht, sich Bücher, die nicht in billigen Ausgaben zu haben sind, zu kaufen.